Herzlich willkommen zum Social Media Podcast. Holger, der wievielte? Das wollte ich gerade nachgucken. Ja, dann guck schnell noch nach. Aber warum? Guck nach. Bist du so unvorbereitet? Weil du so spontan heute erschienen bist. Spontan vor allen Dingen. Okay, ich verrate dich jetzt noch nicht. Ja, wir sind mal ganz wieder spontan. Am Start. Der Holger. Hm? Hallo, grüß dich Holger. Hi. Und ich. Der René. Genau. Und der Holger hat auch gleich rausgefunden, um welche Folge wir haben. Das dauert erst noch, ich muss noch WLAN aktivieren. Okay. Also. Ich darf ja hier nichts, sonst tut es das. Dann diese Störung. Der Holger guckt gerade nach. Ich kann ja schon mal sagen, wir haben uns lang nicht gehört. Sehr lang. Wir haben uns sehr lang nicht gehört. Wir haben unsere Differenzen überwunden. Nein. Zickenkrieg ist ausgebrochen. Genau, der Zickenkrieg ist ausgebrochen. Wir wollten nur noch mit einem Mikrofon podcasten. Genau. Und der Holger hatte Angst, dass er dann nicht mehr zu Wort kommt. René war fürs Rauschen, ich war gegens Rauschen. Ja, rauscht denn denn noch überhaupt? Ein bisschen. Ach Mensch, wir machen uns einfach technisch im Nachhinein. Also aktuell steht die Folge 28 ganz oben. Ja, dann werden wir wohl jetzt in der 29. sein, habe ich das... Gut kombiniert, Sherlock Holmes. Wo hast du denn danach geguckt? Bei iTunes. Bei iTunes? Also nicht unter www.selfmedia.de/blog. Da hätte man auch nachgucken können. Ich habe jetzt aber bei iTunes geguckt, weil es schneller geht. Gut, dann hast du eben bei iTunes nachgeguckt. So, wir haben uns lange nicht gesehen, es ist viel passiert. Genau. Wir haben uns das letzte Mal gesehen bei der Fußball-EM. Ja. Da hatte ich... Geburtstag. Genau, da hatte ich auch einen Beitrag geschrieben, weil ich unsere Art und Weise des Fußballguckens, des Deutschlandspielguckens total interessant fand. Ja. Achso, das ist so die Verzögerung, ja. Mit den iPhones. Wir haben gespoilert. Ja. Stimmt, wir hatten, für die, die den Beitrag nicht gelesen haben, wir haben auf 3 iPhones geguckt und einem Mini-Fernseher, ne? Genau, so ein tragbaren DVB-T. Ja. Und über das DVB-T kam das Fernsehsignal als erstes. Genau. Und auf den iPhones kam es über einen Stream, ne, über die ZDF. ZDF-Mediathek-App oder genau. So. Bis zu, ich glaube, fast 4 Minuten Zeit verzögert. Und bei anderen iPhones dann halt noch später. Was dazu führte, dass wir, ich glaube, Deutschland hatte da in dem Spiel für uns gefühlt 10 zu irgendwas gespielt. Weil wir die Tore halt öfter feiern konnten. Ja, richtig. Ja. Alter, mich hatte gewundert. Obwohl sie, haben die nicht verloren da sogar? Haben wir verloren? Ich weiß gar nicht, mehr. Ist so lange schon her. Ja, ich hatte mich gewundert, wie dann die ersten schon so ganz relaxed vom Fernseher sich entfernten und wir halt noch ein Spiel guckten und bei denen war ja echt schon Halbzeit. Ja. Ja. Ja, so war das gewesen. Warte mal, ich muss richtig. Mal ganz kurz mit den Stiften einen Zettel holen. Oh Gott, jetzt ruckelt's hier. Oh Gott, deswegen. Das sind Geräusche, die kann man mal ertragen. Nee, kann man nicht. Doch. Warum? Du brauchst jetzt hier nicht rumschreien. Doch, jetzt schreit er mich schon an. Jetzt zicken wir uns wieder rum. Ja, an. Ja. Wozu brauchst du jetzt einen Zettel und einen Stift? So, ich hab dir deine Schuhe. Oh, die Programmplanung. Ich hab dir deine Schuhe schon vorne in den Flur gestellt. Du kannst dann jetzt bitte gehen. Nein, ich wollte mir doch nur aufschreiben, damit, ach so, ja. In dem Beitrag dann auch entsprechend. Genau. Also, wir sprachen über die Fußball-EM. Gibt es da noch was zu sagen? Und die Zeitverzögerung. Gibt es dazu noch was zu sagen? Zeitverzögerung, das wollte ich mit aufschreiben. Zur Fußball-EM noch irgendwelche... bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Hattest du bei unserem Tippspiel mitgemacht? Natürlich. Ich habe ja dann schon irgendwann gar nicht mal reingeguckt, weil ich dachte, ich stehe so weit hinten und irgendwann kurz vor Ende schaute ich mal hinein und dachte, wow, 4. Platz. Echt? Da habe ich übrigens, echt 4? Ich war mal kurzzeitig 4, ja. Aber jetzt zum Schluss nicht, oder? Ich weiß gar nicht, mit wem ich mir den Platz geteilt habe. Achso, ja, mal klar, mit Lilly habe ich mir den Platz geteilt. Warte mal, dann muss ich... Weil, ich bin ganz ehrlich, ich habe für Italien getippt, gegen Deutschland. Und da habe ich nämlich genau eine Punktlandung gemacht. Und von daher bin ich nochmal aufgeholt. Kannst du mir mal die Tastatur rübergeben? Auch noch. Das Coole an Bluetooth ist, dass es 10 Meter weit reicht. So, au. Oh. Was ist mein Kopf? Warte. wir wollen auf das Tippspiel. Ja, guck mal. Ich glaube, da am Ende war ich Platz 5 oder so. Slash Neo. 2000. Da steht's, glaube ich, schon. Da steht schon. So. Genau. Scrollen kann ich hier auch? Nee, scrollen kann ich ja leider nicht. Aber du brauchst jetzt nur den Wurstfinger auf Ergebnisse oder so. Ich muss aber mit dem Wurstfinger auf Punkteliste gehen. Genau. Und da ist er. Holger, Platz 5. Mit Lilly. Unglaublich. Ja, siehst du ich mal. Bin aber gleich hinterher mit Platz 6, siehst du das? Wo ist denn der Veranstalter? Der Veranstalter. Der Veranstalter ist ich habe ja schlimmes Platz gehört. 13. Ja, es war eine sehr traurige EM. Der Veranstalter ist nämlich der Einzige, der keinen einzigen goldenen Pokal hat. Heißt so. Also. Aber mal richtig getippt. Die moralischen Trostpunkte. Er hat die Tendenz zumindest 9-mal richtig getippt, aber nicht aber einmal nicht, ja. Ein Ergebnis passend. Naja. Und wie viel passende Ergebnisse hast du? Du hast 3 Spielergebnisse absolut richtig getippt, so wie ich. Ah, du hast aber eine Tendenz besser getippt als ich. Ach, siehst du mal. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war zur letzten WM schon so, also WM, Weltmeisterschaft, ja. Dass die ganzen Favoritenteams irgendwie voll rumgeschwächelt haben und die ganzen, oder beziehungsweise ihr Niveau gehalten haben. Und die ganzen, die man nicht so auf dem Radar hatte, haben richtig top gespielt. Hier, na, wenn man hier mal reinguckt, also das ist auch ein beispielhaftes Tippspiel, das ist bei jedem anderen Tippspiel wahrscheinlich ähnlich. Die ersten beiden Plätze sind Leute, die von Fußball überhaupt keine Ahnung haben. Na, ja? Siehst du mal. Das ist eine 80-jährige Frau. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen übertrieben, also ganz weit ist nicht. Aber es ist eine etwas ältere Dame und es ist eine Dame in den, da bin ich jetzt mal höflich, in den Anfang 30ern. Ja? Aber wo willst denn du das wissen? Vielleicht haben Nein, die sich haben ja wirklich die Tipps keine Ahnung von geben müssen. Nee, die haben wirklich keine. Und jetzt gucken wir mal unten. Und aber unten siehst du hier Marco, ja? Ein absoluter Fußballexperte. Ja. Hat Rudi mitgemacht. Ja, auch Rudi hat mitgemacht. Auch hier hinten, ja? Also. Ja, Flatscher. Die Fußball, und hier die Würfel. Ich habe ja auch Würfel mitspielen lassen, ne? Die Würfel sind auf Platz 11. Ja. Ja. Der Veranstalter war übrigens Leo. Ne? Also für die jetzt. Beim Radiosender haben sie mal einen Test gemacht, irgendwie, da hat einer immer nur 1-0 getippt. Immer. Das reicht auch jedes aus. Spiel, ja. Also damit kannst du jetzt keinen Hauptgewinn abräumen, aber der war ziemlich weit vorne mit. Ja, klar. Durch seine richtigen Tendenzen. Ja. Also da hatte ich übrigens auch mehr Hoffnung in den Würfel gesetzt. Genau. Also für das nächste Mal, in 2 Jahren. Ich hätte gedacht, dass der Würfel auch weiter oben ist. Und selbst Lena, ja, Lena ist 4 Jahre alt. Hast du den selbst programmiert? Das Tippspiel? Den Würfel. Den Würfel? Nee, den also, nee, man bricht den Würfel. Also ich habe es so gemacht. Ach so. Also ein kleiner Tipp, wenn ihr mal Würfel mitspielen lassen wollt. Nee, eben nicht. Die 6 und die 5 habe ich als 0 gewertet. Ach so. Weil die 0 halt sehr wahrscheinlich ist, ne? Und deswegen sind die Spielergebnisse zwischen 0 und 4 letztendlich. Mache ich ja auch 4 Tore. Ja, das ist auch sehr realistisch. Also kann man schaffen, muss man aber nicht. Ja. Nee, und da, also Lena, ne, ist 4 Jahre alt, die ist zum Beispiel auch mit dem Würfel gleich auf. Also ist sogar noch besser als unser Fußballexperte. Ne? Und noch besser als unser Veranstalter Leo mit 8 Jahren. Wer ist denn der Fußballexperte, Marco? Ja. Und Rudi nicht? Doch, Rudi auch, aber also. Rudi ist auch nicht so weit oben. Ja. Also man sieht, das ist ein Glücksspiel. Ja. Genau. So, gut, Fußball-EM. Wir sind ja mit der Auswertung noch nicht ganz durch, weil. Da steht sie doch. Ja, also da es soll ja auch noch, man hat ja auch sich entschieden, wer ins Finale kommt und das soll ja noch mit wer reinfallen in die Wertung, aber. Ach so, verstehe die Zusatzpunkte. Es fehlt halt einfach die Zeit. Ja. Also. Siehst du, von daher auch so die wenigen Postkrass. Also wir haben uns nicht wirklich angezickt. Nein, genau. Also es ist ein Zeitproblem. Aber es liegt auch daran, weil viele andere Sachen am Laufen sind. Ne? Ja. Also ja, genau, siehst du, ich habe mich nämlich nach Monaten mal wieder um deine Fotos gekümmert. Ach, ehrlich? Also es geht um die Fotos, die im Blog zu sehen sind. Genau. Ne? Da ist ja mal reichlich Material, reichlich Richtig, Bildmaterial. Ja. Obwohl, es hat sich ja schon gebessert. Also ich finde es ja immer gut, wenn du viele Fotos in einem Beitrag machst, aber es geht ja dann mal ruckli zucki. Hast du die Feuerwerksbilder gesehen und die Blitzbilder? Blitz habe ich, glaube ich, noch gesehen. Ich weiß nicht, die letzten 2 Beiträge konnte ich, glaube ich, noch ja nicht. Also letztens Fotos für 2 Beiträge, denke ich mal. Konnte ich noch nicht machen, weil der Beitrag noch nicht online war. Ach so. Nee, die Blitz- und Feuerwerks-, also wir waren ja, ich erinnere mich, glaube ich, wir auch gucken ja immer, wenn hier so Open-Air-Konzerte an der Spree sind, dass wir da uns an die Spree begeben. Du warst ja einmal mitgewiesen. Ja. Da habe ich gesehen, aber das ist sogar aus ein Beitrag. Feierlichen Gründen. Ja, richtig. Ja, wir versuchen die Feierlichkeit immer so zu legen, dass die da stattfindet. Aber als wir damals, und da gibt es ja auch den Beitrag zu, im Rahmen unserer Blockparty quasi, genau, ja. Da an der Spree waren, haben wir das, war das eher Zufall und seitdem planen wir das aber immer genau auf den Termin. Ach so. Und dort ist immer ein Feuerwerk. Ich habe mal geguckt auf der Webseite, ich glaube, die kosten zwischen 1.000 und 2.000 Euro die Feuerwerke, die da veranstalten. Ja. Das bezahlt meistens Radio, also das bezahlt der Radiosender, nehme ich mal an, der die Konzerte, diese Open-Air-Konzerte da veranstaltet. Ja. Und die sind einfach der Hammer, die Feuerwerke. Ja. Und da haben wir, hatte ich einen Beitrag geschrieben darüber, habe ein paar Fotos gezeigt, weil Julia hat sich mit der Kamera hingestellt und hat halt richtig ordentlich Bilder gemacht. Und ja, super. Hast nicht gesehen. Nicht in Erinnerung. Nicht in Erinnerung, glaube ich. Ey, die dann, wo kommen denn die Besucher her, wenn du es nicht bist? Tja. Ich habe einen Bot. Genau, der Bot guckt für dich. Ja, und was ja noch richtig cool war, anschließend an dieses Feuerwerk. Bluetooth hat. Ah, das Licht ist an ihr. Welches? Die Straßenlaterne. Straßenbeleuchtung. Ja, wir sitzen hier unter einer Straßenlaterne. Ja, am Augenwinkel, ich habe mich so ein bisschen erschrocken. Nee, und anschließend an dieses Feuerwerk war ein natürliches Feuerwerk in Form eines Wetterleuchtens. Also es blitzte ja, das war die Nacht, wo über 8000 Blitze über Berlin waren, innerhalb von 6 Stunden oder so. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern bei den Gewittern, die wir in letzter Zeit hatten. Ja, es war, also das war wirklich der Hammer, das anzusehen. Und auch dazu, aber ich glaube ja, da war ich glaube ich sogar auf dem Balkon irgendwie. Also wenn ich nicht nass werde, setze ich mich ja meistens sogar noch auf den Balkon. Da musst du nicht auf den Balkon gucken, sein, da musst du auf die Internetseite gehen, sofort gucken, da sind sofort Bilder. Aber ich gucke in echt. Hier. Feuerwerk. Was ist denn das? Achso, der Pfeffer. Ein Gummireifen in Berührung mit der Straße. Mit der Straße. Ein Mercedes. Huh? Wahrscheinlich einer der werten Nachbarn. Grüezi. Ah, hast du am Stampfen gehört, wer kommt? Julia bringt Schwingung mit. Hier, guck mal, das sind so die, stimmt, ja, die Feuerwerksbilder, die ich gemacht habe. Julia hat gerade böse geguckt. Nein, die sind alle von Julia. Ne? Ja, und das war echt der Hammer. Also das, na, krieg doch mal eins an. Kommt man denn nicht auf Flickr? Ja, aber es wird nicht doll größer. Ja, und nein, dann, aber ich meine, dann sieht man, ob ich das schon verlinkt habe. Dann kann ich mich vielleicht auch daran erinnern, ob ich das nicht schon gesehen habe. Manche habe ich auch selber gemacht. Oder? Und dann habe ich auch ein Video dazu ins Netz gestellt. Und dieses Wummern ist halt auch mal so genial, weil das durch die Zeitverzögerung. Ja. Geht los. Oh, geht los. Pass auf. Achtung. Uiuiui. Da merkt man die Erregung noch in der Stimme, ne? Mit was habt ihr denn jetzt aufgenommen? Das? Mit der EOS. Nee, das Video ist aufgenommen mit dem Handy. Hm. Da habe ich auch noch ein paar interessante Informationen für dich. Das iPhone 5. Macht jetzt, ja, wenn sich das nicht gelohnt hat. Nee, es macht jetzt wenig Sinn, ein Feuerwerk im Podcast zu zeigen, aber stellt es euch einfach vor, es sieht Wahnsinn aus. Macht die Augen zu. Ja. Und also man kann es in dem Video auch gar nicht rüberbringen. Aber die also müssen ja in die Zukunft gucken können. Weil wenn es knallt, dann ist ja der, das hier wieder schon. Das hier wieder. Ja, das ist so ein bisschen komisch, aber es, also es fühlt sich echt gut an. Ne? Ja, und anschließend war eben Wetterleuchten. Wetterleuchten. Todes. Hast du das auch gefilmt? Das hat, ja, nee, das war nicht ganz so einfach. Totenstille, ja, also wirklich, ach Mensch, René, was machst du denn? Sie sind entlassen. Totenstille, sag ich schon. Also es war, doch, es war total ruhig gewesen, es war warm gewesen, wir standen auf dem Steg, mitten in, auf der Spree quasi, wenn du so willst, ne? Und um uns herum blitzte es und du hast keinen Ton dazu gehört und es sah sehr, sehr beeindruckend aus. Du hast so die Blitze über dich rüber, so als wenn die Wolken lang klettern. Also unglaublich. Ich glaube, bis letztes Jahr wusste ich noch nicht mal, was Wetterleuchten ist. Ich wusste es nur durch deinen Facebook-Eintrag. Ja, siehst du mal. Wo nämlich, ich klicke deine Sachen auch an, die du... Nein. Ja. Ein, es gibt doch noch einen. Als ich gesehen habe, Kugelblitz hat mich nicht die Bohne interessiert. aber ich wollte halt mal gucken und... Ist abgefahren, wa? Hast du den roten Hammer. Kobold gesehen? Hier, ja. Das wird ein Flächenblitz sein. Wahrscheinlich, ja. Und nee, daraufhin hatte ich mal geguckt, da stand es mit dem Wetterleuchten, weil jetzt kann ich mir auch vorstellen, wie Dings aussieht hier. Wie heißen die? Nordlichter. Ja, da hat mich eine Freundin nämlich drauf gebracht. Und bei dem Gewitter war es dann so, wir sind dann irgendwann, weil das war ja mitten in der Nacht, ins Bett gegangen. Hm. Ja. Und wie immer. Ich hatte die Kamera am Bett und da musste ich einfach, weil das war so der Hammer, um uns ist die Welt untergegangen und dann habe ich halt einfach die Kamera angemacht, bin aus dem Bett geklettert und habe halt mitten in der Nacht. Achso, wir hören es mit Musik. Achso. Sowas finde ich, macht manchmal ein Video kaputt. Hey, willst du mich ver... Ist wirklich so. Das ist Musik, aber ist wenn man nichts hört. Das ist doch eine Intro-Musik nur. Achso, das Wetterleuchten, das ist jetzt auch für einen Podcast. Wie viel schlechte Bewertung hast du hier gekriegt? Wieder ein Video? Noch keine. Ich hab da Rekordvideos für. Warte mal. Das andere Video. Das ist Regen. Also du hast wirklich immer nur das Fenster kurz gesehen, ja, und in einer Frequenz, also so häufig, ne? Also sie haben ja gesagt, ach, über 8000 Blitze, die haben 22 Blitze in der Minute, ja, am Berliner Himmel, ne? Und das war schon der Hammer. Also diese wirklich sinnflutartig um uns rum. Wir waren ja in diesem halt direkt an der Spree, an diesem alten Haus, wo du dann auch ein bisschen mehr mitkriegst wie in einem Neubau. Zwischen den Bäumen halt auch stehst und denkst, ey, wenn dir hier das Dach wegfliegt, weißt du, das Ding ist irgendwie steinalt. Ja, war schon, war sehr, sehr furchteinflößend und sehr interessant. Ja, wie gesagt, wenn ich nicht nass werde, setze ich mich bei Gewitter meistens sogar nach raus und guck. Also ich finde es auch, dass dieser Geruch ist toll. Also, ja, ist schon so nach verbrannten, genau, nach verkohlten Schafen riecht dann. Ja. Also wenn es heute noch gewittern sollte, können wir uns gerne raussetzen und dort weitermachen. Das wird nicht gewittern. Schade. Ja, also ich finde es auch sehr schön. Ziemlich abgefahren, ja. Hast du den roten Kobold gesehen? Den habe ich mir angeguckt, ja, weil du ihn ja so... Er hat mich zwar nicht weiter interessiert, aber... Ich fand ihn cool. Ja. Ja, gibt es, glaube ich, etwas ein oder zwei Aufnahmen oder so. Bei YouTube kann man sich den auch angucken. YouTube. Fand ich ziemlich abgefahren. Wenn du... Ich würde die Chance jetzt gleich mal das nutzen und dein Videomaterial... Er streichelt sein iPad. Ja. Dein Videomaterial bei YouTube. Ja. Ins Rennen genau, bringen. Genau, weil das, was da zu sehen war, war nämlich auch blitzschnell. Und es hat auch Krach gemacht. Ja, wahnsinnig. Wir haben ja den Luxus, dass wir sogar ein Bild dazu haben. Ja, Holger, wo warst du gewesen? Ich war am Sachsenring zum ADAC GT Masters Weekend. Genau. Und hast den ganzen Tag in der Sonne gestanden und Autos beim im Kreisfahren zugeguckt. Genau, und mir die Platte verbrannt. Ja, das geht schnell, wa? Zum ersten Mal richtig. Ja. Und also man sieht ja, du bist da relativ nah dran. Hast du gezoomt oder ist das so ungefähr die Entfernung, in der du da dran standst? Nee, da siehst du ja den Typen. Das war ja, so nah war ich dran, ja. Achso, nee, man kann ja auch reinzoomen, dann würde der Typ auch so nah sein. Ja, nee. War richtig nah dran. Na, wie viele Stunden hast du da gestanden? Da war ein Lamborghini. Ja. Wir haben gesessen. Ich habe meine Nürburgring-Decke bei mir. Achso, er hat gesessen. Habt ihr einen Stuhl mitgenommen oder sind da Sitzplätze? Ja, ich hab die Decke gesetzt. Also auf dem Rasen. Ach, sitzt da so auf dem Boden. Da kannst du ja gar nicht über den Zaun gucken. Aber durch. Du kannst auch so nicht über, wenn du stehst. Ja, aber da ist doch so eine Metallbarriere, sehe ich doch da. Wie kannst du da durchgucken? Nee, das ist ja nicht überall hier. Das meinst du, ne? Die Leitplanken. Ja, ja, genau. Die sind ja nicht überall. Da, wo die nicht sind, möchte man aber auch nicht sitzen, oder? Da kannst du auch gar nicht sitzen. Ja, das siehst du. Ja. Was ich mir immer problematisch vorstelle bei einem Autorennen, wie groß ist die Runde? Nürburgring, sagst du? Das ist der Sachsenring. Der Sachsenring, ja. Genau. Wie groß ist die Runde? Boah, müsste ich jetzt lügen. Aber ordentlich groß wahrscheinlich, nee, ne? Nee, es geht. Was machst du in der halben Stunde, dort, wo kein Auto vorbeikommt? Also man muss ja dazu sagen, da fahren ja so ungefähr 40 Fahrzeuge mit. Ja. Und durch Boxenstops und so, da siehst du eigentlich ständig was. Achso, okay, alles klar. Das war jetzt halt noch ziemlich am Anfang, wo... Ja. Das fällt noch Autos ziemlich nah an, ja. Das ist ordentlich. Die Details dazu, die erfahren wir auch demnächst, hoffe ich mal. Richtig. Ne? Du hast Material dabei. Richtig. Material dabei und der Bericht ist in Arbeit. Ah, okay, super. Ja. Weil, also da würden wir dann die YouTube-Videos einfach mit einbauen oder wenn nicht alle, dann zumindest. Na, ihr könnt euch ja, ich habe auf der DVD halt noch ein bisschen was mit drauf, was ich nicht hochgeladen habe. Ach so, vielleicht schneide ich da auch ein bisschen was könntest zusammen machen, ja, und mache. Ich dachte, vielleicht könnt ihr die Fotos, wenn euch da welche gefallen, noch ein bisschen hübscher machen oder so. Ja. Habt ihr da Ahnung? Genau. Bin ja ruhig. Dann, ja, aber auf jeden Fall wahnsinnig. Also im Fernsehen und so, das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Das ist so ein Krach. Ja, also ja, man hat es jetzt auf dem nicht so... Also das hier, da hört man es ganz gut, aber da war... Das habe ich mit dem iPhone gefilmt und da macht das Mikro irgendwann nicht mehr mit. Ja, gut. Das ist halt jetzt die erste Runde. Jetzt stehst du... Ach, das ist ja... Jetzt siehst du ja erst. Das ist ja so ein leichter Berg. Jetzt fahren die andersrum. Nee. Und fahren die saßen wir hier hinten in der Ecke. Ah, und das war jetzt der zweite Tag. Ah, okay. Ja, knattert schon ordentlich. Hat man dann eigentlich nachdem man da eine Weile gesessen hat, schwarze Popel, oder? Nee. Nicht? Aber du musst dir vorstellen... Ihr kennt das Problem bestimmt alle, ne? An der Baustelle, ja. zwei, drei Meter entfernt von uns war ein Lautsprecher. Ach so. Den man jetzt hört. Da hört man zumindest. Ein bisschen leiser. Und jetzt. Ja, da kriegt man auch mit, was an den anderen Strecken nicht wirklich, passiert. Nicht wirklich, weil es so laut ist. Ja. Das war ja ein kurzes Video. Hast du noch ein... Ja, das war jetzt halt nur Start. Das dauert jetzt halt erstmal so 1,5 Minuten, bis dann die nächsten wieder kommen. Hast du hier irgendwo mal noch ein Video, was wir hier im Hintergrund laufen lassen können, der Atmosphäre wegen? Das denke ich. Das geht ein bisschen länger und... Ist jetzt aber Formel 3. Ah, ist ja egal. Ist klar. Die waren auch laut. Das, da wart ihr auch. Da warst du mal. Das ist alles in einem Tag gewesen. Ach so, da sind mehrere Klassen gefahren. Genau, richtig. Ah. Mini Cooper Cup war noch. Oh ja, die hören sich, die fahren schneller, ne, die jetzt gerade. Nee. Also man sagt Formel 3, das ist das Sprungbrett zur Formel 1. Okay, also. Das heißt, da ist, glaube ich, sogar ein Anwärter jetzt für Bundesliga. Die Formel 1, sozusagen. Ja. Und diese anderen, wo wir, was wir eben gesehen haben, GT Masters, da fahren ja so Ferrari, Corvette und so genau, Geschichten mit. Genau, also so die geilsten... Das sind so die Protzkarren, da stehen genau, wahrscheinlich auch die meisten Leute dann drumrum. Genau, also ja. Das ist ja sozusagen das Hauptevent. Also ja, jetzt zum Beispiel war am Nürburgring und da gibt es sogar ein Truck GP. Aha. Also Grand Prix, genau, und da fahren LKWs. Ja, ohne Sattelschlepper, sag ich mal, und die sind richtig aufgemotzt. Wie viele Stunden steht man da jetzt? Wir waren jetzt da von... Also ihr wart 2 Tage da, aber genau. Wie lange gehen die Rennen? Das GT Masters ist immer selbe Länge, 1 Stunde. 1 Stunde, genau. Okay, das geht das ja noch, dann hast du noch die anderen Rennen wahrscheinlich? Genau. Also auf 3-4 Stunden? Siegerehrung. Okay, und dann ist drüber da sein. Das glaube ich, ich habe den Plan jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es fängt irgendwie um 8 Uhr an mit dem ersten Training. Ah, die fahren ja nochmal Qualifying und so. Ja. Und es geht, ich glaube, bis 17 Uhr, 18 Uhr. Okay. Also wir sind zum Beispiel auf dem Freitag angekommen. Also von meiner Freundin, die Eltern wohnen ja da an Luftlinie 8 Kilometer Entfernung. Ja. Und dadurch, dass die wegen dem Unfall am Freitag das Training verschieben mussten auf 18 Uhr oder so, ja. Konnten wir die hören beim Training. Beim Zeiten nehmen. Verstehe. Genau. Verstehe. Also man muss sich vorstellen, 8 Kilometer Entfernung. Okay, der Wind stand wahrscheinlich noch günstig. Wie, 8 Kilometer Entfernung? Habe ich gerade geschlafen? Wir haben, in 8 Kilometern Entfernung haben die Eltern meiner Freundin gewohnt. Ach so. Wohnen immer noch da, genau. Entschuldigung, ich habe so fasziniert auf das Video geguckt. Echt, in 8 Kilometer, ja und? Und wir haben die immer noch beim Training gehört, also so ach laut so, sind die. Ach so, okay, alles klar, ja, verstehe. Und ihr habt es wahrscheinlich viele, schon vorher gerafft. Autorennen ist da nicht so beliebt, die stehen eher so auf MotoGP, also Motorrad. Ja. Und deswegen verziehen sich da viele, weil du kannst dir vorstellen, so ungefähr einen Kilometer oder so, da wohnen ja schon die ersten. Das heißt, der fliegt da den ganzen Tag alles um die Uhr. Das ist wie Flugzeugfliegen, wie Flughafen. Ja, aber den ganzen Tag, über ein ganzes Wochenende. Ja, gut, aber das ist halt nun mal so. Das heißt, es fängt Freitag an, Samstag, Sonntag. Ja, muss man durch. Da darf man nicht heulen, muss man durch. Ja, war sehr gut, für 25 Euro. Also das ganze Wochenende. Event. Das komplette Event. Ja. Also das Wochenende war wahrscheinlich teurer. Man muss ja noch eine Unterkunft, die bei euch ja weggefallen ist wahrscheinlich. Aber ja, nee, aber 25 Euro für 2 Personen? Nee. Pro Person. Pro Person, ja. Ja gut, aber bezahlt es gibt auch Einzeltagtickets für 10 Euro oder so. Also wir haben gleich noch da vorbestellt haben mit Tribünenplatz, den wir aber nicht genutzt haben, weil man von dort aus nicht so viel von der Strecke gesehen hat. Ja. Und Fahrerlager ist mit drin. Da waren wir da und haben sogar noch Reifen mitgekriegt, abgefahren. Na cool. Also wir gucken mal, sobald die Fotos aufbereitet sind und der Text umgeschrieben ist. Ja. Nein, sobald das Material da ist, kannst du das ruhig auf jeden Fall rein. Verschlimmbessern, sagt man auch. So, wer Fehler findet, darf sie behalten. Genau. weil du sagst Halle, ich hatte auch ein Hallenerlebnis. Ich hab Halle gesagt? Ja, du hast gesagt, das kennt ich, als ich fragte, ob man dann schwarz in der Nase ist, sagtest du, ja, so wie auf Baustelle. Ja. Nee, ich war in der Halle gewesen. Ja. Endlich mal am Flughafen, ja? Nee, nicht im Flughafen. Ach, da will ich auch unbedingt noch hin, aber die Halle wäre mir natürlich noch lieber. Ich war in einer etwas kleineren Halle, so 370 Quadratmeter. Go-Kart. Nee, vom Rudi. Vom Rudi. Rudi hat eine Halle? Ja. Und was habe ich mitgenommen? Ein Reptil. Gitarrenverstärker. Gitarre. Und hab den Gitarrenverstärker mal voll aufgedreht. Und hast die Nachbarn gehabt. Und hab in der Halle. Was denn für eine Halle? Der hat eine Halle. Ach so. Der hat eine Halle oben in Berlin-Pankow. Ja. Und die war halt noch leer und wir haben ein bisschen was da drin gemacht. Das darfst du das jetzt sagen? Nee, Top Secret, ja. Nee, ist illegal. Top illegal. Du müsstest mich töten, ja. Ich müsste dich danach töten. Nee, und Ja, dann hatte ich halt die Chance mal genutzt, eben gitarrentechnisch und auch, halt auch mal eine Runde beim Gabelstapler zu fahren. Und sind dir die Ohren weggeflogen? Ich glaube, Mir dann nicht, weiß ich ich, was er stand da hinterm macht. Verstärker. Soll ich sagen? Soll ich sagen? Ja, ich habe leider kein Tonmaterial, was ich jetzt hier dazu beisteuern könnte, sonst hätte ich das getan. Musste die Polizei kommen? Nee, musste nicht, aber es war Welchen an hast du einem. denn genommen, diesen Mini-Verstärker von Nein, Marshall? den hier, der hat ordentlich Wumms. Wenn man Das den ist ja aufdreht, der zweitkleinste, sag ich mal, den es gibt. der ist nicht groß. Haben die dich nicht ausgelacht in so einem Gitarrengeschäft? Weil du nur deinen Verstärker Ey, den damit Verstärker habe ich schleppst? gekauft, als ich da war ich noch sehr jung. Übrigens ist Mr. Marshall tot. Haben wir das, glaube ich, schon in dem letzten Podcast erwähnt? Ist ja auch wurscht. Okay. Den kennt doch eh keiner. Na, der von dem Gitar Genau, der Verstärkern. Verstärker. Das ist ein Parkverstärker. Kein Marshall-Verstärker. Und der ist halt eben nur kniehoch. Na und? Der macht trotzdem Krach. Ach so, okay. Na, Krach machen kann ich hoch. Der macht Lärm. Ach so, ja, letztens musste ich ja mit meinem Auto zum TÜV. Mein Hast du Krach Mittelschalldämpfer gemacht? war ja auch hinüber. Da hast du also auch Musik Und da habe ich gemacht. auch Krach gemacht. Da dachte ich mir, werde ich mal mit Bahn fahren, bevor ich weggehe. Ja. Ach, mich juckt Genau. das nicht. Ich hatte ja mal ein Auto, das habe ich mit Auspuff gekauft und als ich es übernommen habe, war kein Auspuffrohr mehr dran. Ach so. Zumindest das Ende nicht. Du Ja. kannst dir vorstellen, wie der sich angehört hat. Ja. Laut. Genau. Und es war ein roter Golf. Parallelen tun Aber sich auf. oh, ja. Ein Arbeitskollege von mir hat ja auch mal immer Pech mit seinen, nur mit roten Autos. Gibt es überhaupt andere Autos außer Rot? Nee, alles schickt mir mit dem Auto. Ja, alles schön. Darf jetzt 2 Jahre rumfahren. Hat es viel Geld gekostet? Es geht. Für so ein altes Auto, ja. Ja. Ich überlege. Ja, ich habe nicht so viel Geld wie ihr. Wieso? Ich konnte mir ja kein neues kaufen. Ich habe ja Ja. schon Habe ich überlegt. dir erzählt, wie wir unser Auto bekommen haben? Nee. Also. Ich habe ja bloß ein Foto gesehen, wo die Seitentür offen war und das war's. Genau, also es ist ein familientaugliches Auto mit zwei Schiebetüren. Links und rechts. Es ist ungefähr, Also ungeeignet für einen Bankraub, haben wir festgestellt beim wenn man beide Türen offen hat, dann ist es ungeeignet, Podcast. ja. Laut dem Werbespot, ja. Genau, wenn man die eine Tür aufmacht, die andere auch, und dann die Geldsäcke durch die eine Tür und die andere rausläuft, das ist blöd. Nee, das Auto ist ungefähr so hoch, dass man ohne Probleme drin stehen kann. Ach so. Ja, also der ist, wenn man So ein daneben steht, Quatsch. der ist 1,80. Doch, wie hoch ist das Auto? Ja, siehst du, 1,80? ich könnte da nicht stehen. Gebückt eben. Also es ist sehr, sehr, sehr geräumig. Ja. Und es ist schwarz wie die Nacht. Na, Diamantschwarz. viel Spaß. Das Heutzutage werden kannst du ja mal schön schwarze sauber Autos mit machen. der Marketingfarbe Ach so. Diamantschwarz Ihr habt es ja verkauft. da nicht so. Ne? Schwarz wie ein Diamant. Jetzt Das ist aber, glaube ich, noch was mit bei. Das ist kein richtiges Schwarz, ne? Meine Eltern haben, glaube ich, auch Also so ein bei Diamantschwarz oder so und da ist so Diamantschwarz, ein Blaustich mit da drin. sagen wahrscheinlich nur die Chemiker. Haha, oho. Alle Ne? anderen sagen, schwarzer Diamant. Ja, nee, und Habt ihr Diamanten mit drin? Oh, eingebaut. Vorne statt Lichter. Funkelt genauso. dann werde ich heute Nacht mal vorbeikommen. Ja, und Ach, warum vorbeikommen? Ich bin ja hier schon. was aber interessant war, war der Auto. Die Autoübergabe, ja. Ist das ein Neuwagen? Es ist ein Neuwagen, ja. Boah, warum kommt nicht ein Neuwagen? Warum kommt ein Jahreswagen? Wir wollten keins, wo schon einer drin gesessen hat. Oh, wo die Sitze noch nicht voll gepupst Ja, sind. nee, und das war so im Autohaus, dass man, also Hättet ihr euch ja für die Farbe entscheiden können, ne? ja, Dann die habt haben ihr wir, Diamantfahrt ja, wir hatten die Auswahl zwischen Feuerwehrrot und Diamantschwarz. Nee, wir hatten die Wahl und dann gab es so Silber und Silber ist irgendwie Ist so, pflegeleicht. ja, aber jeder hat ein silbernes Auto, außer bei uns hier, die haben alle schwarze Autos rum. Und alle haben so größere Autos als wir. Nee, nee. Nee, es ist, wir hatten halt Silber irgendwie, da haben wir gesagt, nee, muss nicht. Dann gibt es das in so Schlüpferblau, das wollten wir auch nicht. In Rot dachte ich auch nicht so. Naja. Und dann haben wir gefragt, welche Farben noch da sind. Er sagt dann, er hat noch einen, er hat noch auch schwarz da, wir sollen mal gucken. Und der stand da gerade irgendwie, wurde gerade irgendwie aufbereitet und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, oh, das passt Ihr habt ein schon. aufbereitetes Neu. Nein, das war nicht der. Wir mussten dann noch tagelang warten, bis der, Ach wochenlang so. mussten wir warten, bis der fertig gebaut war. Das indische Familien, nein, ganze Familien, also wir würden nichts kaufen, was indische Kinder machen. Ganze Ach so. Familien müssen dran arbeiten. Ach so. Indische Familien haben den zusammengebaut noch. Und der wurde sehr schön präsentiert. Also ich war nicht bei gewesen, ich kann es nur vom Erzählen und von Bildern. Unsere Kinder waren mit. Ja. Und ein Kind hat den Autoschlüssel vom Verkäufer bekommen und sollte dann mal losfahren. Nee, sollte mal drücken, ne, um zu gucken, wo es ist. Und dann piepte es oder leuchtete es irgendwo unter einer Decke. Und da war halt, das stand das Auto drunter und dann hat unser größeres Kind zusammen mit dem Autoverkäufer die Decke von dem Auto gezogen. Habt ihr euch schön um den Finger wickeln lassen. Ja, ne, das haben wir ja gemacht, nachdem wir schon bezahlt haben. Also, ach so. Ja. Das war ja bei war eine rote Schleife drum? Nee, habt ihr Sekt gekriegt? Natürlich, logisch. War das Sekt oder war das sogar schon war Sekt? Ja. Genau. Wo wollte ich hin? Bei YouTube? Nach eurem neuen Auto gucken? Nee, ich wollte was anderes. Du hattest mich mit dem Auto nur kurz davon weggeholt. Julia? Ja. Kannst du mir mal kurz meinen Telefon geben? Sag doch was. Achso, Holger. Ach, Mensch, Holger, du hast ja so lange Arme. Bitte schön. Danke. Bitte, danke. Kannst du mir noch einen Gefallen tun? Nee. Kannst du mir mal bitte deine Chancen vertan. Das kleine Objektiv da geben, neben dem Telefon? Ja, nee. Danke. Das ist ja? Objektiv. Doch, das ist ein Objektiv. Kannst du mir noch einen Fan tun? Kannst du mir mal bitte. Warte, ich breche den Tisch. das Stativ da geben, was da liegt. Was sind denn Stativ? Ne, das genau, das ist gut, das habe ich noch nicht gesagt, das hätte ich aber als nächstes gewollt. Und jetzt noch das Stativ, nicht das. Das ist auch nicht, nein, das ist auch nicht, das Schwarze. Das da, sehr gut. Das ist ein Totschläger. Genau. Also, genau. Was wird denn das jetzt? Ich bastel jetzt was zusammen. Oh Gott. Und zwar wollte Mission ich. Impossible? Wollte ich dir bei der Gelegenheit das gleich vorstellen. Oh, Julia, du bist ein Schatz. Und zwar Objektiv, das ich... Ach, das habe ich bei Dingen schon gesehen. Das ist wirklich das sehr toll. Ein Weitwinkelobjektiv für das Handy. Und kostet? Für das iPhone. Wir müssen jetzt hier Werbung machen. Für das Xperia Sony Erektion. Für das Xperia Erektion kostet dieses... das gibt's für alle Handys. Also das kannst du für alle Handys verwenden. Das Objektiv kostet... Aber wir kriegen jetzt kein Geld. Wenn wir jetzt keine Namen nennen. Ja, ich weiß nicht, wie der Hersteller von dem Ding heißt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kostet... Für ein Sony-Erektion. Achso, ja, das Handy ist ein Sony-Erektion. Ja, denkst du. Kann ich sehr empfehlen. Ist ein sehr tolles Handy. Hast du jetzt immer noch keinen Preis genannt? Das Handy oder was? Nein. Ach. Das Objektiv, wem interessiert denn schon das Handy? Das Objektiv kostet zwischen 10 und 20 Euro. Kommt aber an, wo man es kauft. Gibt es den nächsten Beitrag. Und ihr im Elektronikhändler ihres geringsten Missvertrauens? Das glaube ich eher nicht. Dieses das Ding hier jetzt ist dein Hammer. Display. Weil ich habe, also was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe an mein Handy das Objektiv gestöpselt, was per Magnet hält und habe jetzt... Das zerdrückt doch jetzt dein Handy. Das ist ein bisschen wie die Knopfhoff-Show, ne? Ich mache jetzt Experimente. Nee, und habe jetzt eine Klammer von Hama ist die, glaube ich. Und diese Klammer versetzt mich in die Lage, mein Handy dort einzuspannen. Und ich spanne mein Handy deswegen da ein, dass ich unten dieses Loch habe, was an jedem Fotoapparat ist. Durch dieses Loch da unten kann ich mein Handy jetzt wie eine Kamera auf jedes Stativ aufbringen. Und ich habe jetzt des Weiteren einen langen Stab, den was ich auch demnächst Loch? Vorstelle. Jeder Fotoapparat hat unten ein Loch, ein Schraubgewinde. Ach so, ja. Damit man auf Stative schrauben kann. Ein Handy hat das nicht. Für gemein. Ach so, okay. Ne? Ja. Deswegen gibt es diesen Adapter. Ich weiß jetzt leider nicht, unter welchem Schlagwort man den Adapter finden könnte, wenn man wollte. So, ich habe jetzt das Weitwinkelobjektiv da quasi aufgemagnetisiert. Jetzt drück ab. Nee, warte mal. Und jetzt? Oh, kannst um die Ecke gucken. Das ist ein Golfschläger jetzt. Jetzt habe ich den langen Stab, ja, und habe quasi der Stab, jetzt ist auf uns beide, Quatsch, also an einem langen Stab habe ich die Kamera jetzt grinst du festgeschraubt, so? Weil ich jetzt ein Foto von uns mache und jetzt schon grinse ich. Ja. Und dann gehe ich auf Selbstauslöser, 10 Sekunden, damit wir ganz in Ruhe uns auf das Foto vorbereiten können. Und nehme jetzt die Stange einfach, das blinkt schon. Das blinkt schon, ja. Und halte die Stange so. Gott sei Dank war ich ja mal. Und so hier ist gut, meinst, ne? Sieht und gucke, ja, total, ist ja ein Weitwinkelobjektiv. Gucke einfach in die Kamera, habe jetzt ein Foto von uns beiden gemacht mit dem langen Stock. Das gar nicht. Das blinkt aber blitzt. Das Problem ist ja, wenn es blitzen würde, mal gucken. Jetzt musst du mit dieser langen Stange so unbequem ums Sofa herum, dass ich das Bild sehen kann. Cool. Ja. Also. Das ist ein Fuchs. Und ich dachte, du zerpresst jetzt dein Handy. So nee, es geht so, ne? Aber das ist das nicht genial? Mit der langen Stange kann man jetzt selber von sich Fotos machen. Man kann die Kamera ungefähr. Herzlich willkommen beim Home Shopping Europe. Man kann die Kamera so weit weghalten. Ist ja unglaublich. Und kann jetzt, stell dir vor, du bist im Urlaub alleine, möchtest dich vom Arc de Triomphe fotografieren. Warte, guck doch mal. Ist das nicht genial? Und mit diesem Weitwinkelobjektiv da drauf. So, jetzt mal ganz ehrlich. Ist ja scheiße unscharf. Das muss ich wieder löschen. Also ich find's cool, aber ganz ehrlich, wie oft brauchst du denn das? Permanent. Ach, hallo. Rat mal, was ich den ganzen Tag mache. Jetzt setzt du dich da, ach, jetzt fährst du zu dem Auto-Dingens da und knippst dich mit den ganzen Autos. Es gab so ein cooles Musikvideo, wo sie so eine Stange so zwischen einem die Beine vorkommen lassen haben und dann hat der immer von vorne, achso, ich muss ja hier ran, immer von schon schräg unten sich selbst gefilmt. Ja, ich hatte neulich, was ich gemacht habe, also wenn ihr so eine Stange habt, ist es total witzig, die sich an den Bauch zu halten, in den Bauchnabel reinstecken, wenn sie hält. Ups, das war ich. Immer bist es du. In den Bauchnabel stecken, wenn es hält und dann, warte, genau, also in den Bauchnabel stecken, was ich jetzt mache, ist, ich filme uns, gar nicht. Ich filme uns, ich möchte nicht veröffentlicht werden. Nein, ich veröffentliche es nicht. In den Bauchnabel stecken, ja? Ja. Und dann sich drehen und die Kamera zeigt die ganze Zeit auf dich. Und das sieht natürlich total Hammer aus. Da habe ich. Richtig, genau so haben sie ein Musikvideo gemacht. Ich habe was Ähnliches gemacht. Greif nochmal hinter dich. Da liegt noch ein schwarzes Teil. Das habe ich vor 100 Jahren mal gekauft. Das ist auch von Hammer. Schon nicht haben. Ja. Und dieses Teil hat ein, das ist eine Klemm, ist ein Klemmstativ. Ja. Ne? Und das habe ich an der Gitarre befestigt. Und dann die Kamera auf die Gitarre zeigen lassen. Also ich habe es oben an der Kopfplatte festgemacht und dann auf der Gitarre gespielt und die dabei bewegt und es sieht Hammer aus. Ne? Weil du diese Optik, dass die Gitarre halt die ganze Zeit fest im Bild ist, aber die Umgebung sich bewegt, das ist halt so, ist wie Helmkamera. Sieht man halt nicht oft, ne? Ja, ist wie Helmkamera, die immer auf das Gesicht gerichtet ist, was man auch nicht so oft sieht, ne? Richtig. Und, achso, jetzt halte ich schräg, aber du siehst, man kann jetzt wunderbar mit dieser Stange hier durch den Raum, hui. Ups, oh. Also ich hätte das nicht so anwinkeln. Achtung, jetzt räumt er auf hier. Ja, aber so kann man jetzt wunderbar irgendwie sich selbst filmen, ne? So. Ich brauche quasi gar keinen Kameramann mehr. Man könnte zum Beispiel auch im Bärengehege. Aber was machst du jetzt, wenn du zwei Hände brauchst? Mit der Teleskopstange könnte man, guck mal, ich kann einhändig, siehst du? Man könnte mit du musst es ja natürlich in deinem Bauchnabel klemmen. Richtig. Nee, aber mit der Teleskopstange könnte man natürlich auch ohne Probleme. Ja. Warte. Du filmst mich immer noch. Ich möchte unkenntlich gemacht werden. Mit der Teleskopstange, ja, die man sich dann so weghält, könnte man im Bärengehege zum Beispiel den Bären auch mal von Nahen filmen. Hältst ihm das vor die Nase, ja? Ja, hältst ihm vor die Nase. So, jetzt spanne ich das hier wieder raus. Oh, jetzt hast du einen Knacks in deinem Display. Ach, erzähl nicht. Jetzt ist dein Handy gewogen. So, genau. Also, und dann, ja, cool. Um das abzuschließen, möchte ich dir, das Preis hast du vielleicht schon mal gesehen, das Stativ kennst du? Ja. Diese Gorilla-Pots sind, finde ich, auch den Hammer, ne? Dass die, wo die überall halten und wo man die festmachen kann, finde ich genial. Das ist unglaublich. Okay, auch im Bauchnabel. So, wenn ihr das jetzt alles auf einmal kauft, ja spart ihr bei ganze. Wie sparen? Nein, ich wollte jetzt so den Busfahrer, den Dingsflair hier, Bums. Den Sekundenschlaf. Ja, ich weiß, also die Preise gehen. Also dieser Gorilla-Pot kostet, was kostet der? Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Warte, du es mir. Das ist wie so die Kralle aus Toy Story. Habe ich einen Beitrag zugemacht. Hier, warte mal, ich schaue auf Fotogramm. Sind ja schon älter. Das Ding hast du auch schon ewig, oder? Nö, jetzt einen Monat. Nee, Quatsch, im Winter habe ich Bilder gemacht. Habe das Ding im Baum festgeklemmt, diesen Gorilla-Pot. Hast du reingeworfen. Die Kamera rauf. Das könnte, wenn man nicht mehr reingekommen, dazu gibt es die lange Stange. Genau. wenn man es drauf hat, kann man das natürlich auch machen, ja. Ja, das ist keine Ahnung, was es kostet. Die sind aber der Hammer. Die Kosten für größere Kameras kosten die richtig viel Geld. Ich würde sagen, das ist ja Mini. Wenn da kosten M6 die so 20 so. Euro. Man kriegt die auch von, ich sag mal, No-Name-Herstellern. Also Gorillapod ist so das Original. Genau. Das auf jeder Ahnung. Messe. Ich sag mal, 15 Euro kriegst du die Dinger. Die sind wirklich cool. Also du kannst halt die Kamera, du brauchst keine ebene Fläche zum Aufstellen. Gibt es auch Köpfe zum Raufdrehen? Wie? Godzilla-Köpfe oder so? Könntest du auch machen, ja. Ja, das Teil hier, diese Klemme für das Dingens, da kriegt man, ich glaube, die kriegt man bei Pearl oder so, kosten 10er oder irgendwas, ne? Also das ist wirklich cool. Wie, gibt's das nicht zusammen? Die Stange da mit dem mit der Haltung? Nee, die Stange musst du einzeln kaufen, die kostet, kostet 7 Euro, aber die ist der Hammer. Also Zum Selbstfilmen und Leute verprügeln. Nicht nur, genau. Wirklich auch wie so ein, entweder Golfschläger, wenn du das Handy ranmachst, oder ein Schlagstock. Gibt's einen Beitrag demnächst dazu. Multifunktional. Ach so, was ich bei der Linse nicht gezeigt habe, ist, die hat ja, das ist ja nicht nur ein Weitwinkel. Ich hab's gesehen, du hast gedreht. Das ist eine, auch eine Makrolinse, wenn ich das Oberteil abhabe. Makro ist irgendwas Größeres. Ja, pass auf. Größeres. Für eine Aufnahme. Also. Muss ich so nah rangehen, also damit kannst du Lupenfilme machen. Ja? Achso, cool. Ja, also wirklich cool. Wie gesagt, das Objektiv ist genial. Also das muss ich sagen, da bin ich... So. Wo du hier gerade so von 3 in 1 sprichst. Ja, ich habe letztens gelesen... Leg es weg, gibt... mach nicht kaputt, leg einfach weg. Schade. Eine richtig coole Amazon-Produktbewertung gesehen. Und zwar fürs Schweizer Offiziersmesser. Ey, hallo Holger, ey, du kriegst gleich Prügel von mir. Warum? Sollen wir mal auf Blog, media.de/blog gehen und mal gucken? Ach, das war das? Habe ich das von dir? Nee, bestimmt nicht. Dann würdest du ja den Blog lesen. Das war auf jeden Fall ziemlich lustig. Kannst du das mal bitte nach hinten legen? Ach, schon wieder. Schweizer Messer. Offiziersmesser. Das Giant. Schweizer Offiziersmesser. Für die unter euch, die auch nicht im Blog waren und das Dorn noch nicht gelesen haben. Jetzt kann ich ihn hauen. Jetzt habe ich die Stange. Nee, es gibt dazu einen Beitrag Schweizer Offiziersmesser. Könnt ihr euch durchlesen oder wir sagen euch kurz, worum es geht. Und zwar ist es... Da jetzt habe ich gespoilert, wa? Nee, warum? Nee, den gibt's doch schon ewig. Den gibt's seit... Ja, den gibt's garantiert schon ewig. Aber ich fand halt die Produktbeschreibung total witzig. Was, du willst den Kugelschreiber haben? Nee, ich hab das nicht gut. Ich schenke dir. Nee, danke. Ich brauche was zum Spielen, so in der Hand. Nimm in die Hand und spiel damit. Nee, erzähl doch mal kurz, worum geht's denn bei dem Schweizer Offiziersmesser? Also was ist denn? Ich glaube nicht, dass es echt ist. Das hat irgendwie, der schreibt da irgendwie von über 1000 Funktionen. Bei Amazon gibt es ein Taschenmesser. Richtig. Genau. Mit Abbildung auch. Mit Abbildung. Und unheimlich breit. 700 Euro oder so. Kostet nur noch 700 Euro, das ist aber ein Schnäppchen. Ich weiß es nicht. Ja, und auf jeden Fall macht sich da einer drüber lustig, dass er da irgend so ein Schweizer Ingenieur zwischen Funktionen 721 und 728 gefunden hat oder so. Weiß also, ich nicht, es ist so, es gibt da ein Taschenmesser bei Amazon. Ihr müsst mal nach Schweizer Messer gucken, oder? Nee, nach, am Blog. Bei Amazon, wenn ihr wollt, gern bei Amazon. Ja. Geht bei Amazon und sucht nach gigantisches Offiziersmesser. Ja. Dann findet ihr ein Taschenmesser, da sieht man schon auf dem Bild, das kriegst du nicht mal in den Rucksack. So viele Messer, Klingen und so hat das nebeneinander. Was aber der Hammer ist, sind die einzelnen Bewertungen zu diesem Messer. Genau, richtig. Wo dann Leute schreiben, ja, ihr müsst mal gucken, da ist auch ein Panzer mit drin. oder einer schrieb, ja, der Fluxkompensator war kaputt. Das ist genau, ein dünnes Messer. So ein Quatsch, ne? Also, das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und sowas gab es auch von irgendeinem Survival-Typen. Da gab es irgendwie so eine Survival-Reise für 1200 Euro. Ach so? Ja. Und da hat eine Frau, also laut Bewertung, eine Frau ihren Mann hingeschickt, damit der nie wiederkommt. Echt? Ja. Ja. Verstehe. Aber ich frage mich, warum wird das nicht rausgenommen, eigentlich? Das kann man garantiert nicht echt kaufen. Er hat's. Ach so, wie das Video. Ja. Genau, also die, das Messer. Das Video und die Bewertung. Nicht. Ja, also das Messer guckt euch an. Das ist wirklich interessant. Ist im Beitrag zum Podcast verlinkt. Ja. Ich bin unwürdig. Von wann ist der Beitrag? Ach so, ja, das können wir gerne mal gucken. Du schreibst immer so viel, man vergisst es so schnell wieder. 28.10.2011, also so lange ist es auch noch nicht her. Ne? Ja. Und schon verdrängt. Das Video, was ich jetzt gerade gemacht habe, das wird auch Verwendung finden. Nein. Aber nein, keine Angst, nicht in der Öffentlichkeit. Ist jetzt schade, dass ihr davon jetzt nichts habt, aber den ganzen Kamerakram habe ich ja aus einem bestimmten Grund. Ich mache mit Video jetzt im Moment wieder rum und du bist auch in diesem privaten Kreis. Ne, du bist auch in diesem privaten Kreis. Und zwar habe ich, dazu habe ich auch einen Beitrag gemacht, wie man eine Videoseite aufsetzen kann, möglichst kostenlos. Ne? Und das YouTube. Ist das Ergebnis. Es geht ja darum, auch in einem beschränkten Kreis, ach so, das so halb öffentlich zu machen. Ne? Mhm. Und da ist unter anderem gerade aktuell ein Video, was ich gemacht habe, mit Lena. Und du hast es ja, wie ich mitkriege, noch nicht gehört. Und ich finde diese Story einfach so witzig. Das ist nicht bis zu mir durchgedrungen. In deinem heiligen Kreis. Ich werde das, ja. Du liest meine Mails scheinbar nicht. Ach so, das war das. Ja. Ich habe das gelesen, aber ich war ja auf Arbeit und dann. Ja, also Ich habe zu tun. Genau, also das Video, ich wollte es öffentlich machen, aber ich warte noch ein bisschen damit. Ich kann mich noch nicht durchringen. Musst du warten, bis Lena 18 ist und dann dafür unterschreibt. Aber tontechnisch kann ich es euch schon nahe bringen. Und zwar ist Folgendes, Lena hat vor kurzem, ich kann die Story ja erzählen, ja, die ist ja total witzig. Lena hat vor kurzem einen Stock gefunden. Lena ist 4 Jahre alt, hatte ich ja gesagt, die hat einen kleinen Stock gefunden, einen Ast ungefähr, was sind das, wie viele Zentimeter? Sind das schon 20? Nee, 10. 10 von außen. Ungefähr 10 Zentimeter. Und sie ist der Überzeugung, dass dieser Ast, den sie da gefunden hat, ein Dinosaurierknochen ist. Und ja, also das Video, das ist gerade das Intro, die Musik kann ich euch. Also sie hat diesen Stock gefunden und sie ist so fest davon überzeugt, dass es ein Dinosaurierknochen ist. Und sie lässt sich davon nicht abbringen. Und ich hatte sie dazu interviewt halt, ne? Warum ist das nicht groß geworden, wenn ich so mache? Also, genau. Und da können wir halt einfach mal kurz reinhören. Okay. Ja, und das Video kannst du dir angucken, Kolken. Du, cool. Du denkst also, dass das ein Dinosaurierknochen ist? Ja. Das kann nichts anderes sein. Nee. Du hast also einen Knochen gefunden. Ja. Und was ist das für ein Knochen? Du glaubst von einem Dinosaurier? Ja. Und von was für einem Dinosaurier? So ein vielleicht. Also wir haben ein Dinosaurierbuch rausgeholt und sie blättert jetzt in den Dinosaurierbuch und zeigt mir halt, was das für ein Dinosaurier ist und hält den Stock an den Dinosaurier halt dran. Könnte ja passen, so. Und von der Form her. Ja. Vom langen Hals. Habe ich den Knochen wirklich gefunden? Da meinst du? Was siehst du das denn nicht? Weil ich will zurück zum Spielplatz gehen wollen. Habe ich den gefunden? Und du meinst, da auf dem Spielplatz gibt es Dinosaurierknochen? Da waren. Ja. Aber das kommt ganz leicht. Vielleicht war es ein leichter Dinosaurier. Also sie hat auch, ja. Stimmt, ein Flugzeug hat sie auch gerade die Idee. Auch leichte Knochen haben, ne? Guck mal nach. Ja. Kannst du im Internet nachgucken. Und sie ist so fest, sie ist so fest davon überzeugt und sie lässt sich davon nicht abbringen. Stiftest sie ja an. Wie? Du lässt sie ihn im Glauben. Nein, ich versuche, pass auf, die Stelle kommt ja gleich noch. Ich versuche ihr wirklich zu erklären. Aber ich. Das überspringen wir mal. Du meinst, das ist kein Holzast? Aber guck mal, Papa. Ich versuche ihr auch dann wirklich die Weite. Ich spule mal ein bisschen. Oder? Spule mal. Was ist es? Pass auf jetzt. Ja, was hier. Ist es? Was ist es? Entschuldigung, Entschuldigung. So, jetzt kommt's. Was ist, wenn es ein Hundeknochen ist? Achso, nee. Soll ich dir die Wahrheit sagen? Was ist es? Das ist ein Ast. Das ist ein Ast. Ich habe keinen Ast mit nach Hause genommen. Guck, riech mal. Ja, sie nimmt den Ast, hält ihn mir unter die Nase und sagt, riech mal. Riecht selber dran und sagt, siehst du, kein Ast. Ja. Und ich habe ja noch ein zweites Kind. Oder wir. Wir sind ja zu zweit. Wir haben ja zu zweit zwei Kinder. Ja. Und das zweite Kind ist Wissenschaftler. Ja. Und versucht jetzt. Aber das ist doch Kind 1. Genau. Das zweite Kind kann auch das erste sein. Achso. Und das Kind versucht jetzt dem anderen Kind zu erklären, dass das definitiv unmöglich ist, dass es ein Dinosaurier ist. Okay. Ja. Auf dem Stein. Denkst du, Dinosaurierknochen sind unter der Erde. Denkst du, der hat sich nach oben gebuddelt und sich dann da oben hingelegt? Ja. Oh. Sie überlegt? Hat sich verlaufen. Ja, es ist sehr unterhaltsam, weil sie, ja, ich vielleicht... Sie hat eine spielende Fantasie. Keine blühende. Sie hat dann auch noch Gegenbeweise dafür, dass es kein Ast sein kann, weil da an der Stelle, wo sie es gefunden hat, kein Baum ist. Das ist ja klar. Dass wir argumentiert haben, dass möglicherweise der Ast dahin geblasen wurde, ist auch unmöglich, weil so weit kann kein Wind blasen und also es ist und bleibt. Ein Dinosaurierknochen, ja. Okay. Genau, Holger, diese Videos und viele, viele mehr, unter anderem auch cool. Dich, kannst du demnächst da, ist ein ganz geschlossener Kreis. Vielleicht, ich überlege es mir, wenn ihr mich total nervt, mache ich dieses Video vielleicht öffentlich, weil, also es ist wirklich super unterhaltsam, ja. Genau. Ist cool, ja. Gibt bestimmt gute Bewertung für, bei YouTube. Nee, ich habe es nicht bei YouTube geladen. Ja, aber wenn. Ja, das könnte sein, ja. Ich bin aber noch nicht so weit. Okay. Ja. Und wie gesagt, da habe ich eine tolle Möglichkeit gefunden und da habe ich auch einen Beitrag zugeschrieben, wie man das ohne, dass man sich irgendwo Speicherplatz kaufen muss, auch selber machen kann. Du brauchst null Kenntnisse zu. Also das funktioniert wirklich. Na, wenn ich null Kenntnisse zu brauche, dann könnte ich es ja schon. Du brauchst ein Kenntnis dazu. Nur. Okay. Nein, einfach den Beitrag lesen, den ich dazu geschrieben habe. Da ist alles beschrieben, wie man das macht. Und ja, okay. Macht halt eine Menge Spaß. Ne? Okay. Und Cool. Genau, das ist so der Grund. Das ist der Grund, warum ich halt im Moment so beschäftigt bin. Mit Videos auch drehen. Ja, auch mit du zusammenschneiden, drehst den neuen Batman. Und zusammenschneiden und sowas. Nee, es macht halt einfach Spaß und eine schöne Erinnerung. Das sind immer so 5 Minuten, ne? Und was ich dazu ja dann auch mache, ist, dass ich mir die Gitarre vornehme. Ihr habt ja da am Anfang schon gehört. Und dann kommen halt das neue Intro. Das ist nicht das neue Intro. Ich habe es jetzt einfach nur eingespielt. So, dann kommen halt so ein paar Musikstücke raus, wie zum Beispiel das, was wir am Anfang gehört haben. Oder mein Lieblingssong Shilling in the Forklift. Das heißt so viel wie entspannen im Gabelstapler. Das habe ich zu dem Gabelstapler-Video, was man nicht weiß. Das heißt Forklift? Forklift. Der Nebel? Fork. Nee, nicht Fork, sondern Fork. Die Gabel. Ja. Du bist ein Genie. So eine. The next Jimi Hendrix. Absolut. Ja. Ich versuche nur in die Band reinzukommen. Bei Popstars. Okay. Nee, in die Band, die du kennst. Achso. Ja, ich kenne ich. Ja. Red mit denen. Ja. Alle 3 Gitarren, die du da hörst, habe ich selber gespielt. Wurzt sie nie auf mir in unsere Nähe. Nee. Holger, wenn du Locken hättest, würdest du dir die ganze Zeit in den Locken ja. drehen. Ich bin heute irgendwie aufgeregt. Du bist aufgeregt. Ich bin nicht aufgeregt. Du bist nicht aufgeregt? Nee. Achso. Warum? Ja. Genau. Jetzt habe ich es verdreht. Also das ist so. Jetzt hast du so eine Telefonstimme. Schön. ja, das ist so, genau. Okay. Gerade was so an Kreativität hier rausspudelt. Genau. Ja, cool. Gibt's sonst noch was? Oder sind wir schon am Ende? Unglaublich kreativ. Total. Deswegen habe ich jetzt so erstmal Urlaub. Haben wir denn noch Speicherplatz? Ach so. Wir sind bei 1 Stunde, das Gerät läuft noch, ich würde sagen. Reicht. Das ist übrigens auch das, womit ich ja die Musik aufnehme. Das heißt, es könnte wirklich gefährlich werden. Oh, oh. Ja. Also wenn wir denn auf einmal... Nein, wir sind noch da, aber nur Spaß. gut, Holger. Der war gut. Muss ich mir merken. Ja. Den machen wir jetzt alle 5 Minuten. Und du auch. Nee, den stoppen die ja. Mit irgendwann wird auch Spaß ernst. Ja. Gibt's noch irgendwas, was wir verpasst haben? Was hast du noch was Lustiges? Gibt's eigentlich einen Grund, warum du die DVD mitgebracht hast? Ich dachte vielleicht, ihr seid ja so Football. Ja. Du hast einen Football-Film mitgebracht. Friday genau. Night Lights. Ziemlich cool. So, und jetzt könnten wir ja, wenn wir hier die Schwanzverlängerung auf DVD-Ebene machen, könnte ich jetzt mal kurz ans Regal gehen und mal meinen Stapel daneben legen. Ja, mach mal. Ich hab einige, ich habe auch ein paar richtig gute. Nee, wie gesagt, das ist ja normalerweise eine TV-Serie. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und es läuft, glaube ich, auf TNT Series, oder wie es heißt. Aha. Ja. Und da gibt's bei iTunes, also leider gibt's das irgendwie nicht auf Deutsch, bis auf jetzt die erste Staffel irgendwie, glaube ich, bei iTunes. Und es gab's nämlich zu diesem 24-Tages-Geschenk-Dingens. Aber ist der dann nur ausgeliehen? Weil ich habe auch mal bei so einer... Ich kauft dann für 30 Euro, aber alle, die ganze Staffel. Weil ich hatte auch mal im Rahmen von Advent, so Adventskalender, irgend so eine App, mir auch Advent. So viele Esse, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle. Ich habe mir gerade selbst wie Daffy Duck angehört. Nee, in so einem Adventskalender auch mal im Rahmen so Sonnenallee runtergeladen. Als ich mir den angucken wollte, genau, stand da, die Ausleihgebühr ist vorbei. Ach so. Die Ausleihzeit. Nee, ich kann den... Den ich mir damals runtergeladen habe von diesem Advents. Adventskalender. Den kann ich immer noch gucken. Ach so. Ja. Finde ich ziemlich cool. Jetzt warte ich bloß noch auf eine deutsche Übersetzung. Also irgendwie. Oder du lernst Englisch. Ja. Aber nee, Englisch ist manchmal so anstrengend. Ja, aber das ist auch nur am Anfang so. Also, Er ist schuld. Ich habe eine Zeit lang, also ich habe irgendwann begonnen, englische Podcasts zu hören. Ja. Und am Anfang sind die Dinger irgendwie so an mir vorbeigegangen. Ja. Ne, und ich habe die zwar, das plätschert halt vor sich her, aber dann kommt irgendwann der Punkt, an dem du dich so in die Stimmen eingehört hast, dass du dann anfängst, Sachen zu verstehen. Also ja. Ich kann dir nur empfehlen, oder jedem, der so der Meinung ist, er möchte gern besser Englisch verstehen, weil am Sprechen hapert es ja meist immer nicht. Oder so am geschriebenen Verstehen, ne? Ja. Hört euch einfach mal irgendwie eine Woche lang auf dem Weg zur Arbeit, wenn ihr nicht Auto fahrt, irgendwelchen englischen Podcast oder irgendwas an, ne? Ja. Und einfach nur laufen lassen. Müsst gar nicht zuhören, einfach laufen lassen. Hm? Und irgendwann stellt man fest, das ist ja wie, dass man es automatisch das versteht. Unterm Kopfkissen. Ja, das funktioniert nicht. Das funktioniert aber nicht. Aber so ähnlich. Ja, so ähnlich. Klingt ja. So. Meine Videospiele sind doch ähnlich. Ich hab's viele. Ja, das funktioniert ja auch irgendwie, ne? Ja. Gut, da ist es ja auch so, das ist ja das Problem, wenn du einen englischen Film guckst. Ne? Da versteht man auf einmal kein Wort mehr, wegen der ganzen Umgebungsgeräusche und genau, ja. Weil das ist halt cooler. Nicht darauf. Ne, bei Videospielen, die sind ja meist direkt so eingespielt. Ja, also da ist die Sprachspur, möchte ich mal sagen, deutlicher. Ja, Holger, lass dir Locken wachsen. Ach, Entschuldigung. Wachsen. Stört dich das? Nee, ich habe meine Kabel hier. Ich mache mir nur Sorgen um das Kabel, wenn du jetzt so den Finger. Ja, also machst du, das stört sich doch. Bring deine eigenen Kopfhörer mit. Okay. Ja. Das sind übrigens schöne Kopfhörer. Hm? Die du aufhast. Ganz toll. Die haben oben auch so links und rechts. Oben so ein Loch. Ich kann es leider nicht demonstrieren. Meine Haare, ja. Nee, aber das Coole an dem Loch ist, wenn du eine Gitarre mit so einem Horn hast, sag ich mal, für den Nicht-Gitarristen, dann kannst du die Kopfhörer genau da reinhängen. Cool. In der Gitarre zum Beispiel, ne? Kannst du genau da reinhängen. Horn. Ja, zwei sogar. Das ist übrigens das Gehörnte. Das ist die, die ich zu dem Verstärker gekauft habe, den du nicht lustig machst. Meine erste Gitarre. Der nicht mal vom Marshall ist. Ja, der ist nicht vom Marshall. Warum kein Marshall? Ist auch keine. Warum gerade der? So, weil günstig war. Ey, hast du schon mal im Katalog geguckt, was Marshall-Verstärker kosten? Geld. Und das nächste ist doch ein großer Verstärker. Guck mal hier, der jetzt ein Kleinkram. Du bist genauso wie ich. Du kaufst viel Kleinkram und wirst richtig teuer, hast du Kind. Du, die Wahrheit sage ich dir, wenn die Kamera aus ist, wenn das Mikro aus ist. Nee, es macht keinen Sinn, in einer Wohnung einen größeren Verstärker zu machen. Der verbraucht nur unheimlich viel Strom. Hm? Und unheimlich viel Nerven. Also Nerven. Die von den Nachbarn. Ja. Aber du klipperst doch hier auch mal mit Kopfhörern. Genau. Okay, da muss auch den Verstärker. Eben. Genau. Du bist ja ein Fuchs. Ja. ja, und wenn, aber wenn du mal wieder in die Halle gehst, da kannst du voll das ist natürlich wirklich cool. Und mit einem richtigen Verstärker, da würdest du wahrscheinlich. Ja, nicht so einen kleinen. Der ist auch wirklich so einen unrichtigen laut. Verstärker. Ich weiß leider nicht. Ich wollte vorbereiten. Ich wollte das Video wirklich irgendwie parat haben, um dir das mal nahe zu bringen. Hm. Du kommst einfach das nächste Mal mit, wenn wir das machen. Okay. Ja. Spielschlagzeug. Wir haben jetzt im Büro neben einer E-Gitarre. Eine Halle. Nur für dich. Nee. Wir haben erstmal eine Heimorgel dort stehen. Heimorgel? Ja. Wie eine Heimorgel? Kann ich dir da was zeigen? Ich versuche mal. Wer spielt denn auf dem Ding? Ja. Die steht halt da. Also da spielt wer sich. Ach so, optisch, stimmt. Ich habe es ja mal gesehen. Ihr habt ja so viel Schnickschnack da rumzustehen. Warte mal, ich versuche das mal. Ich versuche da mal was zu finden. Nee, da haben wir eine Heimorgel und die hat offensichtlich einen Röhrenverstärker drin, damit der Ton halt da rauskommt. Ne? Damit der röhrt. Und den kann man somit auch als Gitarrenverstärker nehmen. Und jetzt haben wir auch eine Gitarre im Büro, eine E-Gitarre. Hm. Und jetzt haben wir seit neuestem... Ich denke, ihr arbeitet. Auch, das machen wir auch. Jetzt haben wir seit neuestem eine Bassgitarre da. Ja. Ja. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde jetzt Bass nicht so toll. Aber die wummert natürlich so ein Bass. Ach doch, hier ist ein Video. Mensch, Holger, dein Glückstag. In der Halle. Ich muss mal vorsichtig sein, wie laut ich das hier mache. Jetzt fliegen wir weg. Also... Mein erstes Hallenkonzert, illegaler Bootleg, also Mitschnitt aus dem Hallenkonzert. Kommt jetzt was? Nee, irgendwie nicht. Du hast darauf gedrückt, aber es wird schwarz. So. Das. Jetzt ist es ganz schwarz. Jetzt ist Absturz. Crash. Die Crash. Was? Es gibt Chrome? Ja, ich surfe auf dem iPad in Chrome. Ich werd ja verrückt. Twit. Ich werd ja verrückt. Twit. Ich finde, das ist irgendwie noch. Du hast mir ja damals auf die Idee gebracht, den zu nutzen. Ja. Und seitdem ist es mein Lieblingsbrowser. Google Chrome. Da kann ich kann den auch wirklich sehr empfehlen. Ich finde, der ist schnell. Und diese Startseite ist toll mit diesen häufig geklicksten Seiten. Also wir versuchen das nochmal. Du siehst, ich knie neben. Du hast dann das Video hochgeladen. Du siehst, ich knie neben dem kleinen Verstärker und neben dem großen Gabelstapler. Komm. Spielt er das da vielleicht gar nicht ab, dem iPad? Das kann natürlich sein. Na, siehst du? die Crash-App. Dann versuche ich mal im Safari. Na, probier mal. Ja. Wir werden es nachher hier rausschneiden. Wo waren wir? Nee, wir schneiden nicht raus. Ne? Wo waren wir stehen geblieben? Du kannst ja nebenbei schon mal... An dem Verstärker. Endlich. Nee, wir waren noch nicht beim Verstärker. Na klar, du wolltest uns jetzt doch hier... Achso, ich wollte Video. Entschuldige. Ich falle! Noch so ein Ding, ja, dann kriegst du mal richtig ein. ich hatte nur erzählt, dass wir jetzt eine Bassgitarre haben, ja. Das war jetzt unwichtig. Mehr brauche ich gar nicht erzählen. Letztens lief School of Rock, wo gerade bei Gitarre ist. Toller Film. Hatte ich gesehen, ich habe es leider zu spät gelesen, aber ich habe den Film kurz vorher. Hab ich auch, den Abend davor mit meiner Freundin geguckt. Alter Schwede. Muss ich mir vielleicht die Twitbit-App runterladen? Habe ich die schon? Echt? Ups. Diesmal weiß. Ausnahmsweise weiß. Was? Oh. Pass mal auf, jetzt versuchen wir mal. Jetzt kommt die Zukunft. Jetzt kommt die Zukunft. Hast du mich gerade ausgestopft? genau. Holger? Hallo, Holger, ich höre dich gar nicht mehr. Holger? Das ist Zensur. Dieser Tisch, der macht so viele Geräusche. Ich habe schon mein Mikrofon. Nee, du machst die Geräusche. Du rammelst dich ständig gegen mein Mikro. Es resoniert doch hier in einer Tour alles. Guck mal, ich... Du hast halt kein Tonstudio, was willst du erwarten? Für einen Hobby-Podcast? Ja, nur weil ich kein Tonstudio kriege. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten Ausgaben gar nicht gehört. Von dir alleine, denn sein Solo auf. Ich habe nur mal reingehört. Das ist wahrscheinlich auch nicht so interessant für dich. Aber für unsere Hörer? Auch nicht, aber ich dachte, bevor gar nichts kommt. Ich weise dich jetzt, glaube ich, das eine gazillionste Mal darauf hin, dass du noch von so einem älteren Projekt da noch, glaube ich, drei Podcasts. Ja, ich weiß. Ja? Und letztens hat dieser Holger Klein, den kennst du ja, glaube ich, auch, ne? Diesen Radiomoderator. Der hat das auch gespielt, Black Stories. Ja, das stimmt. Wir haben das Woche. Material ist noch da, du hast recht. Warum kann ich denn, wie kann das sein? Ich habe mit meinem Handy ein Video aufgenommen. Das kannst du nicht abspielen. Und auf Twitwit hochgeladen und ich kann es mir gar nicht angucken. Dann guckst du auch von deinem Handy aus an. Ja, versuch doch. Ich habe es noch nicht mehr hier. Also ihr hört technische Probleme. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin ja sehr enttäuscht. Entschuldigung. Ja. Ich muss hier durch. Habt ihr das gehört? Ja. So hört es an, wenn man einen Stecker reinsteckt. Ich bin ja sehr enttäuscht, dass das Twitwit, das kriege ja sogar ich hin, Videos fürs iPad und fürs iPhone abspielbar zu machen. Ich hoffe ja, dass Apple sich da jetzt in Zukunft mal ändert, jetzt wo der Steve Jobs nicht mehr da ist. Wieso? Ist doch alles gut. Nö. Kein Flash-Videos gehen ja immer noch nicht, also Flash-Seiten und so. Flash. Warum geht das jetzt? Pass mal auf, jetzt möchte ich dir mal was sagen. Ich habe davon keine Ahnung. Möchte ich dir mal was sagen. Aus Sicht eines Entwicklers für neue Medien, also als Webentwickler. Kommt dir klar. Flash ist doch scheiß. Aber warum gibt es denn so viel Flash? Ja, das gibt es einfach deswegen, weil es vorher keinen besseren offenen Standard gab. Ja, dann sollen sie es jetzt standardisieren. Es geht ja mit den Videos. Ich habe es ja gemacht. Das geht doch nicht. Ja, weil die es nicht machen. Wenn ich auf meine Seite gehe, du hast gesehen, wir haben vorhin auf am Seite. Anfang. Nein. Ja, habe ich ja nicht gemacht. Ich habe dieses Video nicht gemacht. Gratis. Ich habe dieses Video gekauft. Es kostet nichts, kaufe ich. Warte, jetzt kaufe ich dir die Bandbreite. Ich lade auch noch was runter. Ist mir doch wurscht, wenn du 2 Stunden hier sitzt. Das hätte ich fast glauben. Aber so lange macht der Speicher nicht mit, der Zip auf einmal. Kennst du das auch, dass du Passwort immer laut mitmurmeln musst, wenn du sie eingibst? Nee. Jedes Mal am Bankautomaten. Du wuselst auch als Einziger an meinem Freundeskreis immer rum, wenn du den Schlüssel nicht findest. Ja. Oh, Kennwort war falsch. Wiederholen. Ja. Nochmal. Ich muss es laut mitmurmeln. Hör bitte Kasse, weg. Kasse, Achter, Acht. Boah. Hast du dich verschrieben? Da war ein Kuh am Ende. Beim ersten Mal. Kuh am Ende? Jetzt habe ich es verraten. Er lädt. Er lädt. Okay. Während er lädt. 4-mal Sternchen war es. Genau. Ja, genau. Also Passwort laut mit murmeln. Also das ist ein ganz großes Problem bei mir. Ich habe aber fast immer dasselbe Passwort. Ich stehe auch immer am Bankautomaten, nehme Geld ab und stehe dann vor. 2, 7, 9, 1. Echt? Ich sag schon falsche Zahlen mittlerweile. Nein. Ich muss da auch immer viermal Sternchen eintragen. Oh, das ist aber ein großes Programm. Das dreht gar nicht. Das erstmal dreht es nicht und dann ist es so winzig. Warum dreht denn das nicht? Bis Hatzebuck. Hä? Verstehe ich nicht. Jetzt müssen wir uns Hochkant an. Wie? Ich verstehe Hochkant. Einen tollen Ständer hast du da. Dankeschön, Holger. Das nicht erlauben. Drückst auch immer auf Erlauben, ne? Aha, das ist ja cool. Das kann oh, das hat dich ausspioniert. Authentification. Erlauben. Ich sag einfach erlauben, ne? So. My Updates. Nix. Wenn jetzt die Twitbit nicht in der Lage ist, das Video abzuspielen. Das geht bis 11 Sekunden. Das ist ich vermute, es hört schon gar keiner mehr zu. Das ist ja illegal. Hören wir. Hä? Warum hören wir das übers Mikro? Ich hab doch. Jetzt hat er es kaputt gespielt. Oh mein Gott, das will ich. Ich dachte schon, jetzt fliegen mir die Ohren weg. Ach, du warst ja auf der Automesse. Nochmal, wir versuchen es einfach nochmal. Wir gucken uns das jetzt im Querformat an. Ja, du musst darauf drücken. Push. Okay, und jetzt hau ich mal nochmal aus der Halle. Ja, genau. Das ich hab's gesehen. Was? Der raucht. Der Kameramann hat geraucht, richtig. Ja, und ich war auf der Automesse. Aber ich wollte dir jetzt mal die Orgel zeigen. Genau, zeig mal die Orgel. Die hab ich schon wieder vergessen. Ich verstehe nicht, warum. Ach doch, jetzt macht's Quirk an. Das ist die Orgel. Und an der Orgel mit Schlagzeug. Da hatte ich übrigens mein Kamerastativ noch nicht, deswegen habe ich das Handy hingelegt oder hingestellt. Ja, genau, also das ist so die Orgel und die Gitarre in musikalischer Einheit. Ach so, ich höre gar nichts von der Orgel. Die macht das Schlagzeug. Ja. Ja, entschuldige, Orgel. Ich kann natürlich nicht auf der Orgel spielen und Gitarre gleichzeitig. Ja, das ist obwohl mir klar, aber ich dachte, du wechselst da hinten. Nee, geht nicht. Kann man nicht auf eins konzentrieren. Ja, wir haben aber schon eine sehr, sehr schöne Session gemacht mit Bongos und Orgel und Gitarre und ja, das hat Spaß gemacht. Cool, das war sehr schön. Gut, jetzt habe ich eine neue App auf meinem... Warum warst du auf der Automesse? Warum ich auf der Automesse war? Ja. Und zwar, wir wollten... Ach so, ja, Jobs. Money, ne? Oder? Nicht? Nee, wegen Frauen. Nein. Die Grid Girls. Ja, erzähl. Automesse. Genau. Nee, ich war auf der Automesse, weil wir uns ja ein neues Auto kaufen wollten. Wir waren jetzt mit dem neuen, das war jetzt irgendwie durchgesessen. Den neuen Lamborghini? Nein, wir wollten uns ein neues Auto kaufen und hatten deswegen geplant, weil die Automesse in Leipzig ja quasi um die Ecke ist, ja, ob man da nicht nochmal guckt, ne? Jetzt aber da stehen noch was Prototypen und so was, oder? Nee. Ja, und jetzt hatten wir aber schon eins gehabt. Ja. Und dann dachte ich mir, fahre ich trotzdem mit, ne? Okay. Und was ist das, was ihr von? Ich habe mir Unmengen an Fotos gemacht. Ja. 20 Beiträge dazu geschrieben. Hm. Ich habe sogar noch ein paar in der Rückhand behalten. Zum Beispiel dieses BMW. Für schlechte Zeiten? für schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten waren jetzt gerade eine Woche lang kein Beitragwechsel. Egal. Ja. Nee, dieses BMW Konzeptauto i. Ja. Irgendwas. Du kennst dich doch mit sowas aus. Ja, nicht? BMW ist so meine Marke, aber irgendwie. Ja, dieser i, dieser. Keine Ahnung. Ja, okay. Ja. Du wirst den sehen demnächst. Okay. In deinem Blog. Ja. Genau. Ja, was ist mit dem? War schick. Achso. Nee, weil ich habe halt viele Autos fotografiert. Ja. So die Reißer an Autoherstellern oder die Exoten waren ja da nicht bei. Also. Ein Tesla habe ich übrigens noch gesehen. Tesla so, war da gewesen, ja. Tesla war da. Mit ihrem neuen Rennwagen, Elektrorennwagen. Mhm. Den habe ich gesehen. Und ich wollte ein Video machen, da ist er erst zwei Runden gefahren. Ja. Erste Runde ist er rum, dachte ich, boah, das ist ja wirklich da leise. Da muss man auch mal mitrennen. Du hörst nur den Reifenwiderstand und so ein ganz leises, wenn er richtig jasselt, so, ja. So ein, genau. Irgendwie, okay. Dann dachte ich, zweite Runde habe ich überlegt, machst du jetzt ein Video? Na, dann packe ich gerade die Kamera aus, mach die an, da ist er schon vorbei. Nee, Junge, ich so, na toll, zu spät. Das ist mir passiert, als wir neulich mit dem Auto fuhren und an dem Tag hatten wir an der Tankstelle schon ein sehr außergewöhnliches Fahrzeug gesehen, das sah aus wie von Ken Block. So vom Muster her mit diesem Weiß, Schwarz und Grün, ne? Hinten so ein Heckspoiler. Ein Kollege sagt auch gern Pommes-Theke dazu. Ja. Ne? Das sagt man ja so. Ach so, kenne ich gar nicht. Den fand ich aber witzig, diese Bezeichnung Pommes-Theke. Ja, also wirklich, weil so auf Brusthöhe und so zum Abstellen von. Ne? Ja, und der stand an der Tankstelle und bin ich halt ausgestiegen, habe auch kurz gefilmt. Ne? Ja. Und dann sind wir. Du quatschst doch alle an, wa? Nee, oder? Ich habe den nicht angequatscht. Ich quatsche keine Leute an. Illegalerweise hast du. Ich habe den illegal gefilmt. Und habe dann gesagt. Achtung, Achtung, Polizei. Ich habe gesagt, sei froh, dass ich ihn dir nicht wegnehme. Nee, und hab dann am Abend, am selben Abend, im Rückspiegel, nee, Quatsch, nee, Julia hat gesagt, guck mal, was ist denn das hinter uns für ein Auto? Ja. Für einen silbernen, nee, was war der? Der war grau. Und als ich mich umdrehte, habe ich nur ein silbernes Pferd gesehen vorne im, im Kühlergrill. War ein Ferrari gewesen. Aber so ein Pkw-Ferrari, also nicht so ein roter Rennwagen-Ferrari, sondern halt so ein. Ja, man hätte jetzt nicht gedacht, ein Ferrari, sondern was ich damit sagen möchte. Ja, so ein etwas normalerer. So, ja, genau, es sah so ziemlich normal aus. Also es sah schon heiß aus, ne? Aber ja. Okay. Ja. Nur in dem Moment zog der auch an uns vorbei. Ja. Hat er manchmal. Ist ja rüber auf die rechte Spur und hat uns, obwohl wir 270 gefahren sind, überholt. Bestimmt. Mit dem Luftwiderstand. Ja. Ey, wir haben vielleicht einen hohen Luftwiderstand. Da kostet dann immer mehr Benzin, 270 zu fahren. Unglaublich. Mhm. Aber was blöd ist, wenn du Schiebetüren hast, du kannst zum Bremsen nicht die Türen aufmachen. Muss die Hand nehmen. Wenn du jetzt abbiegen willst oder so. Ja. Genau, das müsste auch funktionieren, ja. Das erinnert mich wieder ans Bootsfahren dieses Jahr. Ich war ja im Kajak mit so dem S diesmal. Hab ich, was habe ich denn gesagt? Bootsfahren. Okay. Bootsfahren, ja, heißt das so? Bootsfahren. Bootsfahren. Mit dem Bootsfahren. Das ist so ein, selbst war blöd, oder? Nee, so, so ein Zwischen-S. Ja. Heißt es Bootsfahren? Das Bootsfahren? Nee, Bootsfahren. Ja, das üben wir nochmal. Okay. Ich finde das witzig. Hey, das ist ein Klugscheißer hier. Nächstes Mal mache ich wieder alleine. Das ist ganz witzig. In letzter Zeit fällt mir auf Arbeit immer auf, dass viele Einzige das ist Einzigste sagen. Oh, das ist Klugscheißerei. Echt? Das ist genauso mit ich komme. Das ist mir scheißegal, was jemand anders da versteht. Und von mir aus so. Komme ich für den auch auf die Art und Weise, wenn er das gerne will. Aber ich finde es cool, weil ich sage dann immer Einzige. Ja. Ich korrigiere die dann und die, hä? So völlig aus dem Konzept gebracht. Toll. Ja, mach ich gerne. Super. Macht mir Freude. Hm? Das ist schön, das freut mich. Ja. Wenn es dir was gibt. Das ist wohl das Einzigste, was dir was gibt. War es jetzt richtig? Nee, ja. Ich habe da früher auch nicht drauf geachtet, aber irgendwer hat mich dann damit auch mal genervt und seitdem nerv ich andere damit. Verstehe. Das ist ein Teufelskreis. Nee. Ich trage ein Gutes zu dieser Welt. Du trägst ein Gutes zu dieser Welt bei, ja. Richtig. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Weil ich hatte. Muss ins Bett. Habe ich keine Internetverbindung? Ich hätte eigentlich gedacht, dass der. Ach, ich bin ein. Ach, gib mal die Akkus alle. Ich habe gerade eine Nachricht verschickt und gar keine Internetverbindung. Ich wollte den Rudi fragen, was los ist, weil ich hatte eigentlich gedacht. Er wird mit podcasten. Das vielleicht nicht unbedingt, aber er käme hier vorbei. Na? So. Und würde für Hintergrundgeräusche sorgen. Er raucht. Nee, so erzählen, einfach nur so. Ach so, ja. Habe ich ja öfter gesagt, kannst du mal jemanden einladen. Muss ja auch nicht nur mal ich Podcast machen. Doch. Warte mal, meine liebe Schwester, könnte da wieder so einen Erotik-Podcast machen. Ja, ich weiß, das ist gut. Oh, du willst das jetzt vor Julia gar nicht sagen? Doch, die war ja die. Ich schreibe mal auf Videos, Gitarre. Dann haben wir Erotik-Podcast. Wir können noch mal eins zusammen machen. Wieder? Erotik. Voll. Nicht du und ich. Ich und Holger. Ja, Holger. Ja. Sag doch mal was Erotisches. Nee, da gehen ja die Meinungen auseinander, was Erotik betrifft. Hm? Ja. Ich sehe keine Reaktion von Rudi. Wie? Spricht er nicht mehr mit dir? Zieht ihr euch jetzt an? Brauchst du mal einen Anziehpartner? Genau. Tja, jetzt redet er halt nicht mehr mit mir. Das ist mir doch egal. Ich habe ja dich noch, Holger. Oh nein. Ja, also ich bin thematisch echt am Ende, oder? Hab ich also es ist ja so viel, es ist so viel passiert. Wir ich hatte, du arbeitest viel, du bist viel unterwegs. Ja, jetzt ist ja erstmal normal, Urlaub. Was machst du in deinem Urlaub? Fährst du weg. Ach, wir hatten kurz vorher. Natürlich. Du fährst ans Wasser. Ja. Hast du denn mittlerweile einen Bootsführerschein? Nein. Wie willst du dann? Hörst du das, was du für Geräusche verursachst? Entschuldigung. Sonst bist du das ja mal. Jetzt will ich auch mal. Kannst du dem Holger mal irgendwas aus Stoff in die Hand geben? Ein Plüschtier. Ich sitze besser als du, Holger. Ja, schon gesehen. Julia macht nämlich gerade so, so in meiner Sichtweite. Der subtile Erotik-Podcast. Guckt sie gerade ein Erotik-Shooting durch. Kannst du mir mal was zu trinken? Warum kriegst du so einen roten Kopf? Ich habe einen trockenen Hals, gib mir mal die Flasche in Ruhe. Das sind so lange Arme. Rotenpizza. Nee, das war ein Witz. Oh, das ist gar nicht schön. Gib her, das reicht mir. Ich dachte, jetzt kann ich mal gucken. Dann muss ich noch eine rauchen. Ja, es tut mir jetzt leid für die Leute, die uns jetzt nur zuhören können. Ja, Holger, das kostet aber nachträglich. Mann. Vor dem Hintergrund habe ich mich auch schon mal fotografiert. Vor dem roten, ja. Aber ich hatte mehr an, ja. Was hast du da gemacht? Oh Gott, so viel Fleisch habe ich ja schon tagsüber um die Uhrzeit noch nicht gesehen. Ist dunkel? Stimmt. Aber weißt du, dass wir hier wie Julia in ihrem heimlichen Kämmerchen da bestimmt im Beleuchtungskasten sitzen. Die Leute können hier durchs Riesenfenster irgendwie rein. Ja, ich wundere mich. Ich habe von unten geguckt, aber ja, glaube ich auch noch nichts. Nee, da war noch kein Licht an. Julia hat das erste Mal. Nee, ich meine, ja, das weiß ich. Aber Olo, sonst ist ja immer Olo offen. Holger, du hast da so lange Arme. Kannst du an den Lichtschalter ran? Ich habe den... Tut mir leid, Alter. Ich habe ja hier so eine Verlängerung. Nimm den Stock, genau. Versuch es. Raus, einfach ziehen. Einfach ziehen? Ziehen. Das ist ein Teleskop. Zauberkräftig. Ja, ja, muss eine Weile halten, wenn du das 10-mal gemacht hast. Nee, der nicht, der andere. Der leuchtet. Ja, schade. Das drück doch gegen einfach. Also Holger macht gerade einen ganz langen Arm und versucht mit dem Selbstfotografier-Stativ Licht auszumachen. Das heißt, kaputt gemacht. Er hat es geschafft. So, Wetterleuchten, kennst du sehen. Ja, So, jetzt hören wir uns noch an, wie René so auch ein bisschen Musik spielt auf der Gitarre. Nee, aber ich kann eins der, nee, das ist, nochmal. Zur Unterhaltung, zum Entspannen. Es ist im Hintergrund, kann ich gerne machen. Es ist ja so, also, außerdem den Podcast nicht alleine mache, da tue ich genau das, weil, die Gitarre ersetzt dich quasi. Ach so. Ja. Ist jetzt was Besseres gefunden, ja. Nee, ich nehme sie so als Muse, dass sie so im Hintergrund vor sich her dudelt. Mhm. Also die dudelt nicht alleine vor sich her, aber. So, ich guck mal bei SoundCloud. Die Soundwolke. Gibt es eine Übersetzung für Sound bei euch? Sound. Na, wie sagt man im Deutschen? Pratzebuck. Ja. Genau, und da habe ich halt, digital meinst du, aber ich wollte irgendwas anderes erzählen. Ja, ich wollte, genau, also du machst nichts im Urlaub. Ich fahre nach MacPom. Entschuldige. Abgammeln. Ich brauche Urlaub. Ja, also nichts eigentlich, ja. Aufräumen, so, was man halt sonst nicht so schafft. Ja, aber abgammeln ist doch gut. Ja, kann man machen. Ja, ich habe auch bis eine Woche. Und dann, ich wünsche dir, dass schönes Wetter ist. Ihr habt ja nur ein motorisiertes Boot da, ne? Ja. Das heißt, ihr fahrt, Aber man kann sich auch was ausleihen. Du darfst mit dem Motorisierten ja nicht fahren, wenn niemand an Bord ist, der auch ein Führerschein. Okay. Ich darf dann fahren. Ohne Führerschein. Genau. Angeblich hat man es ja hochgesetzt auf 15 PS. Oder so, ja. Sagt man. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also 5 PS kenne ich auch. Ja. Oh, da ist er. Oh. Oh, die kommt. Ja, jetzt müssen wir das noch überbrücken. Warte mal kurz. Ja? Hi, grüß dich. Ach so. Ich muss meine Halle abmelden, wenn alles bei mir raus ist. Verstehe, ja. Das ist die Halle, in der ich gespielt habe. Bitte? Das ist die Halle, in der ich gespielt habe. Ja. Genau. Den ersten offiziellen Gig hat das mit Fans. Genau. Ja, der Holger hört übrigens mit. Aber nur der Holger. Was hört Holger? Holger hört mit. Grüß schön. Ah ja, na, das ist doch in Ordnung. Ein Gruß an Holger. Ja. Kann man machen. Was siehst du? Ja. Ja. Und zurück. Aber mehr nicht. in diesem Sinne sage ich jetzt mal, ich habe wieder als erstes Berliner Depot abgemeldet und mein Unternehmen hat heute ein bisschen länger gedauert. Ich hatte die Corona-Schmerzen. Ja? Ey, bevor du jetzt, so, jetzt unternehmerische wir, Details. War. Wo was? Jetzt wissen wir, wo es war. Was hat er gesagt? In seinem Depot. Achso, ja. In dem Po? Von dir? Hörst du mich? Jetzt schon aufgelegt. Ja, jetzt verrieche ich mit dir. Ich bin gerade mit Holger im Gespräch. Kommst du noch kurz rum? Na, die Friedenspfeife. Ja, so, das iPad schwächelt auch langsam. Okay. Lass uns mal, kannst du dich nochmal melden, wenn du zu Hause bist? Kann noch. Alles klar, kein Problem, super. No. Dann bis dann, tschüss. Ich drücke jetzt einfach mal zufällig irgendeinen Soundfall ab hier. So. Oh, wir nehmen einfach mal das hier. Ich bin noch schon wieder da. Entschuldigung, dass ich während der, dass ich während der Sendung telefoniert habe. Ich wollte jetzt einfach zufällig irgendwas drücken. Ja, warte mal, ich wollte von hier oben, können wir irgendwas nehmen. Wir lassen einfach mal das laufen. Schon wieder. Das hatten wir noch gar nicht. Ist ja egal. Ich dachte, das wäre ein Lieblingsstück, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Udi hat angerufen. Ja, ich weiß. Jetzt müsstest du mich eigentlich umbringen. Wir wissen, wo es ist. Nee, wo es ist, hatte ich doch schon gesagt. Oben, im Norden. Ja, das hatte ich doch gesagt, im Pankow. Ja. Aber du weißt nicht, was er da Illegales macht. illegale Konzerte, genau. Er macht da illegale Gabelstapler-Ausbildung. Genau. Ja. Ach, da kommen die Arbeitssicherheitsvideos her. Kennst du das? Stablerfahrer Klaus, ja. Ich habe auch überlegt, wenn ich das Video von mir in YouTube reinsetze, ja, da wird wahrscheinlich Klaus dann hinten anstehen. Genau, richtig. Mit der Kettensäge. Ja. Okay. Ja, ich weiß nicht, eigentlich... Beenden wir das jetzt hier. Genau, beenden wir es. Jetzt können wir wieder rumzicken. Wir haben fast anderthalb Stunden mal wieder zusammen rumgekriegt. Ja, teilt euch das ein. Teilt euch das ein, ja. Die nächsten Podcasts werden wieder kürzer. Richtig. Ja. Und auch in größeren Abständen wieder. Wahrscheinlich. Wir senden jetzt halbjährlich. Genau. Aber dann freut ihr euch wenigstens auf irgendwas. Richtig. Ja. Ja, habt ihr Ziel vor Augen. Genau. Dann würde ich sagen, hole ich mal nochmal mit der Musik, mit der wir angefangen haben. Der Song heißt übrigens Starting Something New. Wenn ihr irgendwas Neues zu starten habt, dann startet es jetzt. Jetzt. Und hört nicht auf zu starten. Und läuft eigentlich schon was? Ich höre gar keine Musik. Läuft nichts. Siehst du den gelben Balken? Ich höre andere Geräusche. Nee. Genau. Ja, dann hast du jetzt noch... Jetzt hast du es kaputt gespielt. Kurz Zeit, tschüss zu sagen. Nö, es ist schon mal gelaufen. Vielleicht darf man sich das nur einmal anhören. Ach so, insert a coin. Ja. Also, Das ist die Jukebox hier. Ich würde sagen, und zwar wieder mal wunderschön mit dir, Holger. Ja, und lang war es her. Und lang war es her und lang ist es gewesen jetzt. Wir hören uns demnächst mal wieder. Wann darf ich mit eurem Auto fahren? Gleich zum nächsten Podcast. Machen wir gleich. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.